Laut Meldung der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap News führten die Streitkräfte der USA und Südkoreas jüngst in Pochon bezirk Gyeonggi im bisher größten Umfang eine gemeinsame Militärübung für die Aufklärung und Zerstörung der strategischen Anlagen der Daefaeka durch. Mit den US-Truppen in Südkorea, einer gemeinsamen USA-Südkorea-Division und den Truppen der südkoreanischen Armee bildeten sie einen gemeinsamen Truppenverband und hielten eine Spezialeinsatzübung ab, deren Hauptmission darin bestand, die strategischen Anlagen der DEFAK wie die Atom- und Raketenbasen auszukundschaften und zu zerstören. Die südkoreanische Armee nahm jedes Jahr an dieser Übung teil und setzte diesmal beispiellos große Truppenkontingente ein. Mit Flugzeugen landeten die Spezialagenten auf die Zielobjekte. Die USA und Südkorea haben vor, solches Kriegsspiel auch im Rahmen der großen gemeinsamen Militärübung Adler unter Einsatz der Land-, See- und Luftstreitkräfte wieder durchzuführen.